Hit Brainiac. Hit Brainiac. Und wir sind wieder am Top. Ich zieh eine Line und dann fühle ich mich wie Gott. Du sagst, wir sind gestört, doch ich mach die Pussy squirt. Das Coke ist weiß, so wie mein Shirt. So wie mein Shirt. Guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. 2017 und wir sind wieder am Top. Einen Line und dann fühl ich mich wie Gott. Du sagst, wir sind gestört, doch ich mach die Pussy squirt. Das Coke ist weiß, so wie mein Shirt. So wie mein Shirt. Guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. I'm plugged, sick as you want shit. T-Shirt Louis B. Kept the eyes out, me and Kinder being weak. Das heißt, auf der ohne Mapplique. Sieht aus wie Zitronensorbet. Ben and Jerry hängen das Eis auf der Uhr. Meine gottverdammte Uhr ist ein Eislaufparcours. Captain Eagle Wrist, Schlangenleder Kicks. Koche dieses Crack, bis der Pannenbänder bricht. Ohrstecker Eis, meine Armbanduhr glänzt. Und ich rock and patch wie ein fucking Waldmensch. Wer will ein Problem, gib mir einen Grund. Und ich schiebe dir meine Draco in den Mund. Ja, du hast recht, Mutterficker, ich hab Cash. Das Kokain kommt mit einem Schiff aus Bangladesch. Tiefgekühltes Geroschweiner Wasser auf mir drauf. Meine Diamanten kommen aus der Wasserleitung raus. 2017 und wir sind wieder am Top. Ich zieh einen Line und dann fühl ich mich wie Gott. Du sagst, wir sind gestört, doch ich mach die Pussy squirt. Das Coke ist weiß, so wie mein Shirt. So wie mein Shirt. Guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. Ich guck auf mein T-Shirt. 2017 und wir sind wieder am Top. Ich zieh einen